Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist und mich anekelt. Die Leitung ist weg. Seid ihr wieder da? Ja. Okay. Aber ich glaube, Drakel ist rausgeflogen. Da stand Connecting und jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay. Bei mir wurde Riot gerade offline angezeigt, aber gut, jetzt geht's ja wieder. Ja, ich glaube, hier hat sich gerade irgendwas verabschiedet, mal wieder. Gut. Sehr schön. Damit haben wir auch den Anfang komplett versaut und damit ich nicht so viel schneiden muss, fangen wir doch einfach nochmal neu an. Datensuppe-Folge Nr. 9. Die Datensuppe kochen wir mit der Annika von www.gulli.com. Hallo Annika. Hallo allerseits. Und mit dem Jakil von www.potsprech.de. Hallo Jakil. Und nochmal, lecker Suppe. Guten Abend. Und nochmal selbst vorstellen möchte ich nicht. Aber ich möchte noch einmal, weil ich nicht weiß, ob das gerade funktioniert hat, hier meinen wunderschönen Origami-Falltechnik-Aluhut in den Chat reinlegen. Und jeder, der bei Twitter ist, bitte retweetet diesen wunderschönen Aluhut, den ich in mühevollster Kleinarbeit zusammengeklöppelt habe. So. Für alle, die es nicht wissen, der Riot Burns heißt gerade im Chat MöpMöp208. Ja, das ist richtig, weil das alles hier der total bepisste Freak-Scheiß ist. Mann. Ich sag ja, wenn ich den erwische, ja, der dafür verantwortlich ist, dass das so ist, wie das ist. Dann musst du bei Apple anrufen. Nee. Da muss ich nicht bei. Nee. Wie gesagt, sobald ich da den erwische, leck mich einer in den Arsch. Meine Güte. Die schlimmsten Albträume werden für den wahr. Wo wir gerade bei den schlimmsten Albträumen sind. Oh. Das kotzende Einhorn hat den Stream gejoint. Ja. Fangen wir an mit das unserem... Das ist aber nicht nett. Ich habe mich gefreut, das war ein... Und deswegen hast du das auch zu den schlimmsten Albträumen assoziiert. Ja, nein, wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus? Das war jetzt da hat sie recht, das war jetzt ein schlechter Übergang. Schlimmste Albträume und dann kurz nach einer hat den Stream gejoint. Das war wahrscheinlich überhaupt gar nicht so gewollt. Entschuldigung. Das sagen sie dann alle. Wenn der Daniel Decker joint, dann ist das ein wunderbarer Traum. So, jetzt haben wir den Riot auch daraus geredet. Das Mäh ist übrigens nicht mein Delfin, es ist der bzw. ein Delfin. Wie war das? Achtung, so. Erdolphin? Richtig. Das hatten wir also als Bild in der Ansichtssache. Da hieß es dann Careful, Adolphin, und das war dann der Adolfin. Also quasi so ein Delfin. Der Adolfin. Ja. Ja, man kann ja auch sagen, das ist der Mäh, also der Melfin. Attention, Adolphin. Ja. Na gut. Bin ich so ganz zurechnungsfähig heute. Ach, das. Aber das sind wir in der Datensuppe nie, oder? Irgendwie nicht. Das liegt aber daran, weil es alles so, so unglaublich abschirmt. Also ihr seid nackt, oder? Oh, immer. Okay. Aluhut sitzt bei euch auch? Klar. Ja, aber er ist nicht so schön wie deiner. Ich muss da nächste Woche mal nachziehen. Ja, du bist heute echt hier der Aluhut-Ruler. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch. Ja. Danke. Ich gebe mir die allergrößte Mühe da. Was haben wir denn als leckeres Thema heute auf der Leitung bei der Annika? Ich wollte über den Staatstrojaner reden. Und zwar, also das grundsätzliche Thema, denke ich mal, ist mittlerweile jedem bekannt. Aber mir ist letzte Woche halt bei unserer Berichterstattung aufgefallen, dass wir da noch die ein oder andere neue Entwicklung zu diesem Thema hatten. Und darüber wollte ich reden. Oh. Okay. Das klang jetzt nicht gut. Flieg nicht wieder auch raus. Nee, das knistert so komisch bei dir. Ja, als hättest du ein Lagerfeuer in der Leitung. Ja, oder ein Kabelbruch im Headset. Jetzt hört er sich wieder normal an. Wie gesagt, jetzt wenn ich den erwische, der dafür verantwortlich ist. Mann. Okay. Dann starten wir einfach, weil Jackin und ich, wir haben gleich ja hier unseren super Shitstorm auf der Leitung zum Thema Mega-Upload. Aber starte einfach mal mit deinem Thema lustig rein. Ja, und zwar gab es in puncto Staatstrojaner zwei kleine Anfragen von Oppositionspolitikern, die von der Regierung beantwortet worden sind. Das wollte ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Die eine befasste sich halt mit diesem Kompetenzzentrum, was zu diesem Thema eingerichtet wurde. Es wurde ja gesagt, dass die Bundesregierung diese Spionagesoftware künftig selbst entwickeln soll, weil man nicht auf kommerzielle Lösungen vertrauen soll. Und dafür wurde halt dieses Kompetenzzentrum eingerichtet, was von verschiedenen Behörden dann in Kooperation betrieben werden soll. Und da gab es jetzt ein paar Details, die dazu bekannt worden sind. Zum Beispiel, dass da 30 Planstellen eingerichtet werden sollen für die Leute, die dann das Zeugs entwickeln, dass das Budget dafür aber noch genehmigt werden muss. Und im Moment befasst sich halt ein Planungskomitee mit diesem Zentrum und man sagt, das soll so schnell wie möglich fertig sein, aber man weiß noch nicht genau, wann es denn soweit ist. Einmal ganz kurz zum Kompetenzzentrum. Weiß man da schon, wer dazu berufen werden soll? Also wie gesagt, das werden verschiedene Behörden machen. Das BKA wird da die Oberaufsicht haben, aber es wird auch beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, mit einbezogen und eventuell auch Experten aus der Privatwirtschaft. Das wissen sie aber noch nicht so genau, wer da jetzt alles mit ins Boot kommt. Man könnte ja dann darauf spekulieren, dass Gutenberg dann da zurückkommt, oder? Stimmt, der hat ja neulich auch sowas mit irgendwie mit IT-Sicherheit gemacht. Ich bin zwar nicht so sicher, dass er davon mehr Ahnung hat als davon, wie man copy-pastet, ohne sich erwischen zu lassen, aber vielleicht ist ein Versuch wert. Ja, er ist ja wirklich EU-Abgeordneter für, nein, gar nicht wahr, er ist EU-Internet-Spezialist. Ja gut, also ich meine, er hat ja dann irgendwie das mit dem Kopieren schon ganz gut begriffen, da man im Internet ja auch viel kopiert, vielleicht reicht das als Qualifikation heutzutage, wer weiß. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Naja, aber da er ja gesagt hat, dass er ansonsten im Moment nicht in die deutsche Politik zurück will, keine Ahnung. Ja, bei dem Kompetenzteam, da macht er sich bestimmt gut. Habt ihr übrigens dessen Verabschiedung damals gesehen? Das war so krank. Total schwülstig und alles voller Pathos und der war schon am Heulen vor lauter Pathos und dann ist der Kommentator ist dann so doof gewesen, um das Wort Zapfenstreich auszusprechen, was ja eh schon lustig ist. Ich frage mich da immer, wer jetzt wem den Zapfen streicht, aber gut. Und der Moderator hat dann auch noch gesagt, der große Strapfenzeich. Ich habe da ungelogen echt eine Viertelstunde vom Fernseher gesessen und habe mich weggebrüllt. Weißt du, dieser ganze Pathos und dann sagt er da, der große Strapfenzeich, da war echt alles zu spät, also na gut. Nochmal auf Wunsch des Super-Admins, weil wir momentan ein paar Probleme mit der Domain proops.com haben, worüber ja hier die Schattenredaktion alias IRC-Chat läuft. Der IRC-Chat ist jetzt umstrukturiert worden. Wenn ihr jetzt über den Webchat rein wollt, dann geht einfach auf möbmö.org und klickt auf Webchat. Ansonsten für die Leute, die über einen Client connecten, ist das jetzt irc.proops, also pr3opsrockt.es und dann einfach in den Channel Möbmöb, damit die Leute auch wieder den Weg hier reinfinden. Wie ist denn so die Stimmung im Chat? Ich muss jetzt irgendwie mich da entschuldigen. Ich habe gerade technische Probleme und komme nicht rein. Aber mich würde natürlich schon interessieren, was so die Leute zu meinem Thema zu sagen haben. Oder wenn irgendwas Interessantes ist, wäre halt gut, wenn ihr mir es weitergeben könntet. Ja, dann lese ich das durch. Hier wird gerade halt rumgespammt Stimmung. Einer hat sich über Strapfenzeichen kaputt gelacht. Ja, ja und der gut, Chat, wie gesagt, das habe ich auch. Also, okay, danke. Nee, ja gut, so viel zum Thema Chat. Dann jetzt weiter zum Staatstrojaner. Ja. Staatstrojaner. Ja, das ist auch ein Scheißwort. Aber gut, ich mag jetzt bekanntermaßen den Staat nicht sonderlich. Ich mag auch keine Trojaner, von daher ist es wenigstens leicht zu merken. Na gut, gut, wo waren wir? Ich rede mich auch mal wieder um Kopf und Kragen. Gut, Staatstrojaner. Einhorn? Nein. Also das zweite Thema, wo ich halt drüber reden wurde, war da halt, dass, wie gesagt, die Software ja eigentlich jetzt von der Regierung entwickelt werden soll. Ob das jetzt wirklich besser ist, sei dahingestellt. Aber man hat es halt beschlossen als Gegenmaßnahme dagegen, dass halt bei den Firmen man sich dann scheinbar nicht auf die Qualität verlassen kann, wie man ja an der Software von der Firma Digitask gesehen hat, die ja massive Mängel aufwies. Und es ist aber wohl so, dass die Bundesregierung immer noch relativ standardmäßig diese Software testet. Das kam auch im Rahmen von einer kleinen Anfrage, ich meine von der Linkspartei, dann ans Licht, die wir auch bei Gulli diese Woche behandelt haben. Könnte man vielleicht noch in die Shownotes schreiben. Dass halt die Regierung hat diese FinSpy-Software angekauft von einer dieser Überwachungsindustriefirmen, über die wir halt im Zusammenhang mit den Spy-Files auch schon mal gesprochen haben. Und das finden natürlich einige Leute sehr bedenklich, dass man dann solche Firmen, die halt auch an autoritäre Regimes ihr Zeug verkaufen, dann finanziell unterstützt. Und dass man sich auch offenbar dieser Aussage, dass man die kommerzielle Software nicht mehr unbedingt beziehen wollte, nicht hält. Und dann kam halt als Antwort auf diese Anfrage, kam, das wäre normale Praxis, dass man diese Software testet und dass man schaut, ob die grundsätzlich für die Bundesregierung verwendbar wäre. Und da hieß es auch, man würde was für den Übergang suchen, bis denn die eigene Software einsatzbereit wäre. Das fand ich auch ganz aufschlussreich. Ich würde gerne mal, weil das finde ich ja immer besonders schön und auch lustig, ich lege mal kurz eine Adresse vom Bild einmal in den Chat. Ups, das hat funktioniert. Und einmal hier zu euch rein. Und dann sagt mir bitte mal, ihr so als erfahrene Terminal- und DOS-Benutzer oder so, was ist das bitte? Das ist doch nichts, oder? Das ist doch scheiße, oder? Das ist irgendein Interface. Also Color, für mich sieht das aus wie ein Programmiercode. Das ist ja schon an den Ifs und Else. Ja, das ist schon Programmcode. Ich vermute mal, if instep gleich. Könnte Bash-Code sein. Also wirklich so ein Terminal-Code. Aber ich bin nicht ganz sicher, was es ist. Dafür ist es nicht aufschlussreich genug. Aber das im Zusammenhang mit einem Staatstrojaner ist natürlich jetzt. Aber der Code, der macht nicht viel. Der färbt irgendwelche Sachen dann bunt ein. Unter Bestimmung. Ja, ich denke mal, das wird auch nur ein Code-Schnipsel sein. Ja, klar. Aber das ist jetzt nicht aufschlussreich, was du da siehst. Ah, schön. Ich wollte es nur mal, weil das war auf der offiziellen Sternseite. Ja, das sind diese Symbolbilder, die kann ich sowieso nicht leiden. Ich wehre mich da bei Gulli auch immer gegen. Ich wollte wissen, ich finde, wenn ein Bild ist von der Information her nichts zum Text beiträgt, dann braucht man es auch nicht haben. Aber da stehe ich leider relativ allein mit in der Branche. Ja. Nee, ich wollte wissen, ob da wirklich richtiger Bullshit draufsteht oder ob man da jetzt sagen kann. Ja, okay. Na, dann geht's ja noch. Steht also jetzt nicht hier. Ja. Diese kommerzielle Firma, die das Ding halt, die auch an andere wunderbare Regime ihre Codes und ihre Software verbreitet. Mhm. Es gab ja dann diesen DNS-Eklat. DNS-Changer, ja, da wollte ich auch noch drüber sprechen. Ja. Aber das hat jetzt mit diesem konkreten Fall mit der Firma FinSpy halt nichts zu tun. Nicht? Und es ist auch das, wo sich am Nein. Und es ist halt das, wo sich am besten drüber diskutieren lässt. Deswegen wollte ich das ein bisschen für den Schluss aufsparen. Ah, okay. Also halt jetzt für den Schluss meines Themas. Aber wenn du jetzt zu FinSpy oder so nichts Konkretes hast, dann können wir da auch gleich mit weitermachen. Ich wüsste ja gerne, was FinSpy noch sonst so programmiert, wenn die gerade da so programmieren. Die FinSpy ist jetzt das Produkt. Ich wusste auch, wie die Firma heißt, bloß ich komme gerade nicht drauf. Ich müsste das selber jetzt bei uns nachgucken. Moment. Muss ich mal eben das Chatfenster hier. Super. Ja, hast du das? Wenn ich live so lange brauche, um irgendwas zu finden, hier. Das mit FinSpy waren jetzt in dem Fall die Grünen sich hier gerade. Das war Konstantin von Notz, der diese Anfrage gestellt hat. Und die Firma heißt Gamma International GmbH. Man wäre natürlich auch ganz aufschlussreich, da mal zu gucken, was WikiLeaks vielleicht im Rahmen dieser Spy-Files zu denen noch hat. Das könnte man mal tun. Also das werde ich vielleicht auch in den nächsten Tagen mal machen. Gamma mit Doppel-M? Jo. Oh, da könnt ihr ja. Das ist nicht schlecht. Dann könnt ihr ja einfach ein M wegstreichen, dann haben wir eine Gamma. Nee, mit A vorne. Achso. Gamma. Ja. Aber das spricht sich wenigstens so. Ah, da sind sie. Die Gamma Group, schön. Das kann der Chat ja gleich noch einmal hier reinlegen, weil, schöne Sachen machen die. Das kann der Chat sich ja nochmal dann näher anschauen, beziehungsweise da gleich reinlegen, damit wir was für die Shownotes haben. Ich wollte irgendwas jetzt mit dem Staatstrojaner gerade fragen. Jetzt ist mir die Frage entfallen, weil ich hier aufs Gamma geguckt habe. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar zu den ganzen Firmen, die damit programmieren. Würdest du eventuell denken, dass da noch mehr Firmen hinterstecken oder wirklich nur die, die jetzt auch quasi exposed sind, dass die da mitgewirkt haben und den Code auch zum Testen, also halt diese Trojaner auch zum Testen freigeben an den Staat und an anderen Organisationen? Die geben die nicht frei, der Staat kauft die. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Und von daher ist halt die Frage, welcher Staat kauft bei welchen Firmen, das weiß man sicher nicht in jedem Fall. Aber ich denke mal nicht, dass die Firmen da in irgendeiner Form kooperieren, wenn du das jetzt meinst, sondern das sind einfach, das ist Geschäftszeugs, wie du irgendwie ein Computerspiel von irgendeiner Firma kaufst. Ja, das jemand ist anders kauft ein Computerspiel von einer anderen Firma, so machen es halt die Regierungen mit dieser Spionagesoftware. Ja, aber ich denke mal, wenn der Staat oder das BKA dafür kein Geld zahlen würde, dann würde es ja auch nicht freigegeben werden. Ich habe mich nur gerade ein bisschen unklar ausgedrückt. Nee, natürlich nicht. Ja, zuletzt habe ich, glaube ich, irgendwas gelesen, dass das sogar, da gab es sogar irgendwas mit beschränkten Lizenzen oder ist das jetzt alles uneingeschränkt? Nein, weil Finspy, das war tatsächlich eine Testlizenz, die nur eine bestimmte Zeit lang läuft und die dann auch, glaube ich, nicht produktiv eingesetzt wird, sondern halt nur getestet wird. Ah, okay. Also, liebe Zuhörer, wir sind alles Testobjekte des Staates. Ja, und Finspy lauscht ja auch über Voice-over-IP. Ja, mit so einem schönen Skype-Add-on im Trojaner-Server mit dabei und solche Sachen. Da gab's ja auch ein paar Screenshots. Also das, ich habe das nochmal hier in den, nee, habe ich nicht. Dachte ich jetzt in den Chat gelegt, aber irgendwie geht bei mir gerade ja auch sehr wenig. Ja, ihr seid ja auch beides Mac-User. Mhm. Bei mir funktioniert alles. Bash. Ich glaube das. Oder bin ich aus dem Chat raus? Ich glaube, ich bin aus dem Chat raus oder so. Nee, bin ich nicht. Jetzt läuft's. Ja, mit VoIP lauschen, schön auf der Leitung, dann direkt hier Finspy. Ist auch ein schöner Name, oder? Ja, wie die Finne vom Delfin, ne? Oder vom Adolfin, womit wir wieder beim Thema wären. Die Finne. Das ist, Finne ist hier die Rückenflosse, ne? Delfin. Ja. Und dann guckt man, was taucht da so auf? Ist es Finspy oder ist es der Adolfin? Ja, man kann ja auch Finn im Zusammenhang mit Ende bringen, also Endspionage. Ja, das könnte man natürlich theoretisch auch. Also man kennt das ja von Filmen, Finn heißt ja eigentlich Ende. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Jetzt fange ich auch schon an mit Strapfenzeich. Echt, du interpretierst das so, dass das Ende der Spionage ist? Das wäre aber ein guter Titel. Das wäre aber ein guter Titel für diesen Podcast. Was denn, Adolfin? Oder Strapsenzeich? Ja, eins von beiden. Ich meinte eigentlich Strapsenzeich. Ja, ich glaube, den Namen haben wir schon. Das könnte echt hier so der... Strapsensuppe. Ich überlege mir doch was Schönes. Strapsenzeich. Irgendwie kommen wir nicht so richtig so auf das Thema hier, weil immer irgendwelche Delfine dazwischen... Aber die sind ja auch süß. Also der Adolfin jetzt nicht, aber... Ja, vielleicht kriegen wir noch ein paar Greenpeace-Zuhörer dadurch, man weiß ja nicht. Delfine sind böse. Ne, ehrlich, die sind wirklich böse. Delfine töten Menschen. Ne, ehrlich jetzt. Die Delfine attackieren Segelschiffe. Wenn du danach gehst, sind aber Menschen das Böseste überhaupt, denn Menschen töten wesentlich mehr Menschen als Delfine. Aber wenn Delfine könnten, würden sie noch mehr Menschen töten. Hast du mal Frank Schätzings Der Schwarm gelesen? Ja, hab ich. Die Delfine wollen die Weltherrschaft. Das fiel mir dazu jetzt irgendwie gerade ein. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so eine große Freundin von seinen Büchern. Ich finde die sehr, sehr, sehr schwierig zu lesen. Aber das Buch habe ich tatsächlich mal irgendwie bis zum Ende gelesen und es war auch durchaus interessant. Also die Charaktere und so vom Thema her fand ich es durchaus spannend. Nur wie gesagt, ich finde sein Zeug eigentlich sehr schwer zu lesen. Das ist sehr trocken und sehr langatmig im Grunde. Deswegen leider. Hörbuch. Als Hörbuch absolut empfehlenswert. Okay, das sollte ich vielleicht mal versuchen. Von Joachim Kerzel gelesen. Du hast mich gerade wieder an meine Realschulzeit im Biologieunterricht erinnert. Da hatten wir so eine Lehrerin, die ist immer total durchgetickt, wenn jemand das Wort Killerdelfin benutzt hat, dann ist sie voll an die Decke gegangen, weil das war auch irgendwie so eine Birkenstock-tragende Ökotussi und sobald jemand Killerdelfin oder Killerwal gesagt hat, dann ist die voll abgegangen und wollte das ausdiskutieren. Es gibt keine Killerdelfine, es gibt keine Killerwale. Aber gut, okay, ich habe mich jetzt so dran erinnert, dann kommen wir mal wieder langsam zurück zum Thema. Der Killerdelfin. Ja, zurück zum Staatstrojaner und Finspy. Und du hast doch so einen Philo-Podcast, dafür wäre das vielleicht was mit den Killerdelfinen und Killermenschen. Gut, egal, Killer, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Annika, mach mal einfach weiter. Mach mal einfach weiter. Ja, also das Dritte, was halt diese Woche im Zusammenhang mit dem Staatstrojaner auffiel, war halt diese Geschichte mit dem DNS-Changer. Ich denke mal, die werden die meisten von euch mitbekommen haben, dass halt, es gab halt einen Trojaner namens DNS-Changer, der hat, wie der Name schon sagt, das DNS von Rechnern manipuliert und hat halt dann auf irgendwelche Domains hat er halt die falschen IP-Adressen zurückgegeben und auf diesen IP-Adressen gab es dann halt so das übliche Spam, Malware und was auch immer. Dann wurde letzten November wurden die Leute festgenommen und dieses Trojaner-Botnet wurde vom Netz genommen, beziehungsweise das FBI hat halt die manipulierten DNS-Server übernommen. Das betreibt die im Moment. Aber die sind halt bei den Rechnern noch nach wie vor eingetragen. Und deswegen hat das BSI in Zusammenarbeit richtig aus? Nein, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, warum da Riot gerade lacht. Ich musste wegen den Trojaner-Botnetzen, die das FBI jetzt gerade verwaltet, ja, lachen. Ja, weil ich kann mir das Kommentar nicht vergleichen. Ich habe jetzt auch gehört, das FBI hostet ja jetzt auch Mega-Upload. Nein, weiter jetzt. Gut. Und zwar hat jetzt das BSI halt diese Aktion gehabt Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und irgendwie noch wem, halt diese Testseite zu machen, wo sie halt geguckt haben, ob man den entsprechenden DNS-Server bei sich eingetragen hat. Und wenn der Rechner halt sauber war, dann wurde diese Testseite grün und wenn nicht, wurde sie rot. Ja, der Check dauert, also ich habe es auch gemacht, man braucht auch keine Angst davor haben, bei dns-ok.de heißt die Seite, glaube ich, da braucht man auch keine Angst haben, dass da irgendwie die DNS dann vom Staat aus manipuliert wird. Ja, nimm nicht so viel vorweg, ja, okay. Da wollte ich ja gleich drüber reden. Okay, ich will nicht die Show stellen, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur schön der Reihe nach. Also es war dann nämlich so, dass kaum, dass diese Testseite online war, sowohl bei uns im Gulli-Board dann viele Leute schrieben, und wenn die einem jetzt den Staatstrojaner installieren, als auch dann halt im Chaos Computer Club Unmengen Anfragen kamen, will uns die Regierung jetzt den Staatstrojaner unterjubeln mit dieser DNS-Seite. Und da wollte ich drüber reden, weil das wirklich eine sehr zwiespältige Geschichte ist. Einerseits, diese Seite wird bestimmt keinen Staatstrojaner installieren, denn man lädt auf dieser Seite nichts runter. Und wenn man nichts runterlädt, wäre es sehr schwierig, es wäre technisch machbar, aber sehr, sehr schwierig, jemandem was unterzujubeln. Du könntest es irgendwie über eine Browser-Schwachstelle versuchen, dann bräuchtest du aber für jeden Browser einen. Wäre sehr kompliziert zu machen, jemandem darüber dann Malware unterzuschieben. Das geht wesentlich besser, wenn man die Nutzer tatsächlich was runterladen und dieses Runterladen und das Ausführen und Adminrechte und bla bestätigen lässt. Die meisten Trojaner, die so auf so Drive-by-Downloads oder so dann verbreitet werden, das sind tatsächlich dann irgendwelche Sachen, wo es dann heißt, bitte installieren Sie diesen Multimedia-Codec, um das Video anzugucken oder so solche Sachen. Die werden gern genommen. So eine Seite, wo man wirklich nur vorbeisurft, das wäre schon schwierig. Und der bessere Grund dafür, dass es eigentlich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, sich auf so einer Seite was einzufangen, ist halt schlicht und ergreifend der. Wenn jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Leute, sagen wir mal, auf diese Seite gehen und die Regierung wirklich allen diesen Leuten wahllos den Staatstrojaner installiert, das wäre einfach aus dem Grunde total dumm, weil es bräuchte ja nur einer zu merken, was passiert ist, indem er jetzt einfach, ich meine, es sind ja ganz viele Leute auf die Idee gekommen, dass sowas sein könnte. Und wenn jetzt bloß einer von denen technisch Ahnung hat und lässt einfach mal seinen Wireshark mitlaufen und guckt, und sieht dann, da wird mir tatsächlich was auf den Rechner gespielt, dann braucht er ja bloß mit seiner Platte zum CCC zu gehen, braucht zu sagen, die haben mir hier was drauf gespielt und schon können die wieder die nächste Software vergessen. Ich meine, sowas kostet ja auch Geld. Und wenn es entdeckt wurde, dann können sie es nicht mehr benutzen. Dieses Zeug von Digitas kann die Regierung jetzt nicht mehr benutzen, weil es entdeckt worden ist und weil das jeder findet und weil das mittlerweile bei jedem Virenscanner in den Signaturdateien ist. Und wenn die das jetzt machen würden, ich meine, das wäre einfach total dumm, dass sie so eine teure Software dann bei hunderttausenden Leuten installieren und in 3 Wochen ist die nichts mehr wert. Das bringt einfach nichts. Die meisten Leute sind ja nun wirklich so langweilig, dass nicht mal die Bundesregierung Bock hätte, die mit dem Trojaner auszuspionieren. Also ich meine, so irgendwelche so Gartenzwerkleute oder irgendwelche Dauer-WoW-Suchtis, die auf ihrem Rechner bloß zocken. Was bringt der Regierung das? Ich meine, ich sage ja nicht, dass sie da moralische Bedenken hätten. Da bin ich gar nicht von überzeugt, dass sie die hätten. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Weil sie dann mit der Software die Leute, die sie wirklich interessieren, überhaupt nicht mehr ausspionieren können, weil die dann wissen, was passiert. Ja, vor allen Dingen können wir jetzt auch mal, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, können wir auch mal klarstellen, gerade für die Otto-Normal-Verbraucher, die da halt absolute Para schieben, was das mit Trojanern, Staat und so weiter angeht. Abgesehen jetzt von diesen Drive-by-Download-Geschichten, die man ja auch machen kann, ein Trojaner klopft nicht einfach so an der Tür und installiert sich auf deinem Rechner automatisch. Wenn dich der Staat zum Beispiel mit dem Trojaner infizieren möchte, müsste er den auch bei dir einschleusen, sei es jetzt über einen manipulierten Link in einer E-Mail, weil er deine E-Mail-Adresse hat oder auf irgendwelchen anderen Wegen. Der Trojaner kommt nicht einfach so in deinen Rechner rein und sagt, hallo, hier bin ich habe mich jetzt installiert. Zumal du ja auch Administratorrechte bräuchtest, was bei einem modernen Betriebssystem ja auch nicht mehr trivial ist. Ja, seit Windows 7 haben wir das UAC. Nein, seit Vista. Ja, Vista habe ich auch gelassen, was scheiße ist. Bei Vista war es übrigens sogar besser als bei 7. Die UAC war besser bei Vista. Die ist entschärft worden. Und trotzdem ist das Rechtemanagement bei Unix-Betriebssystemen immer noch besser als das bei Windows. Das kann ich aber nicht so genau erklären. Das hat bloß unser Professor dann sehr schön erklärt im Kurs über IT-Sicherheit. Es hat irgendwas damit zu tun, dass diese Rechte dann halt bei Unix wirklich in dem Moment freigeschaltet werden, während sie bei Windows eigentlich immer vorhanden sind und nur gesperrt sind. Und das wäre an sich angreifbarer. Aber es ist in den meisten Fällen ein akademisches Problem. Gehen wir einmal ganz zurück zum Anfang des Ganzen. Ich habe das nur so im... Ich wollte jetzt eigentlich noch eine Abschlussbemerkung dazu machen und dann kannst du da Fragen stellen. Ja. Und zwar wollte ich sagen, dass andererseits, wenn man jetzt davon absieht, dass es technisch im konkreten Fall wirklich nicht sein kann und man sagen muss, Leute, auch in einem Staat, wo halt dermaßen spioniert wird, ist manchmal wirklich so eine Testseite auch wirklich nur so eine Testseite. Aber andererseits finde ich persönlich das natürlich sehr begrüßenswert, wenn dem Staat ein gewisses Misstrauen entgegengebracht wird und wenn zumindest mal nachgefragt wird. Wenn diese Sachen, die sehr lange halt scheinbar sehr wenig Leute interessiert haben und diese Überwachung, die sehr lange nicht wirklich dann widersprochen wurde, wenn die weiter ins Bewusstsein rückt und wenn wirklich Leute sich Sorgen darüber machen, über den Staatstrojaner, dann finde ich das sehr, sehr begrüßenswert. Und ich finde es dann besser, dass sich Leute Gedanken machen und man ihnen dann sagt, nee, hör zu, ich kenne mich da technisch ein bisschen aus und das kann ich, braucht ihr euch keine Gedanken machen, als wenn es umgekehrt ist, dass sich nie einer Gedanken macht. Auf dem Punkt wollte ich genau raus, weil es ist ja so, als ich davon gehört habe von DNS, okay, da war mein allererster Eindruck, was eigentlich nicht sein darf, aber der erste Eindruck war, das ist eine geile Nummer, jetzt versuchen die das damit. Ja? Jetzt versuchen die wirklich über so eine Seite irgendwie die DNS zu infiltrieren oder ähnliches. Es kann ja nicht sein, dass das mein erster Gedanke ist. Ja? Doch, das finde ich genau richtig. Das finde ich schon bedenklich. Also ich finde bedenklich, dass das mein erster Gedanke ist. Normalerweise dürfte es das nicht. Also bei mir war es jetzt nicht der erste Gedanke. Ganz einfach, weil ich halt die Erfahrung habe, um technisch zu erkennen, was gefährlich aussieht und was nicht. Aber als Laie, wenn man jetzt halt nicht diese Ausbildung hat im technischen Bereich, finde ich das verständlich, sich diese Gedanken zu machen. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich genau richtig, wenn die Leute misstrauisch sind. Weil man ja ganz eindeutig gesehen hat, dass man dem Staat nicht trauen kann. Ja, misstrauisch sollte man sowieso immer sein, auch egal, ob es jetzt um Staat oder andere Dinge geht. Ja, nur ich finde es ein bisschen bedenklich. Also, wenn man wirklich davon ausgeht, zu sagen, okay, das ist alles eine ganz miese Nummer, was sie da jetzt versuchen, dann finde ich das bedenklich. Ich würde lieber irgendwo leben, wo ich mir solche Nachrichten anhöre und dann sage, oh, das ist aber ein geiler Service jetzt. Das fände ich schon besser. Natürlich, in so einem Land würde ich auch lieber leben. Ich würde auch lieber in einem Land leben, in dem es kein WikiLeaks gibt, weil der Staat von selber transparent ist. Und das andere, wo ich lieber leben würde, das sage ich jetzt nicht, weil das wäre dann doch ein bisschen heikel. Bloß, es ist ja nicht so. Und es wird sich auch in der nächsten Zeit erstmal nicht ändern. Und ich meine, unter den Umständen, wo wir leben, die nun mal nicht ideal sind, ist es einfach relativ angebracht und sinnvoll und notwendig, dass die Leute misstrauisch sind und dass sie eine Kontrollfunktion ausüben. Denn es ist ja gezeigt worden, dass die Macht, die gewisse Behörden haben, missbraucht wurde. Das hat ja diese Staatstrojaner-Affäre ganz deutlich gezeigt. Und dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn man ihnen das beim nächsten Mal nicht wieder durchgehen lässt, sondern ihnen auf die Finger schaut. Ja, ich finde das gut. Ja. Ich finde es vom Prinzip finde ich es auch nicht schlecht. Ich finde es nur bedenklich und ziemlich schade, will ich jetzt nicht sagen. Das klingt so weiß ich nicht, aber ich finde es schade, dass man direkt so denkt. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Ja, natürlich ist es immer schade, wenn man nicht naiv und ignorant und unschuldig sein kann. Ich meine, da gibt es ja Musikgruppen, die schreiben ihre Songs über nichts anderes als darüber, dass sie gerne wieder irgendwie wie Kinder wären und glücklich wären und überhaupt irgendwie Eskapismus und nichts von der bösen Welt mitkriegen würden. So Phasen habe ich natürlich auch, aber das nützt ja irgendwie nichts. Ja, aber ich möchte wir ja leben nun mal in der Realität. Also, das ist richtig. Also was hier gerade im Chat wegen dem Betriebssystem-Bashing läuft, der Fehler sitzt immer hinterm Monitor und es kommt nicht auf das Betriebssystem an, sondern auf die Person, die hinterm Monitor sitzt. Ich habe auch nicht gebasht. Nein, nicht du. Du bist ja auch nicht im Chat. Ich rede ja jetzt so, ich meine den Chat, die Leute, die sich hier gerade wegen dem Betriebssystem, die sich hier wegen dem Betriebssystem gegenseitig diskutieren. Der Fehler sitzt hinterm Monitor. Das Betriebssystem ist im Endeffekt egal. Es kommt immer, das Zauberwort, sag ich für mich persönlich, ist immer brain.exe. Also erst denken und dann klicken. Da ist es egal, mit welchem Betriebssystem. Ja, bei uns ist Also es ist nicht komplett egal. Es gibt schon technische Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede bei der Sicherheit. Aber letztendlich ist natürlich, wenn man Computer benutzt, das Wichtigste, dass man damit die Dinge machen kann, die einem wichtig sind. Denn primär muss man den Rechner nutzen können. Und was nützt das, wenn ich ein super sicheres System habe, mit dem ich aber nicht die Dinge machen kann, die ich will? Ja, richtig. Und in vielen Fällen kann man wirklich durch vernünftiges Verhalten und durch ein gesundes Misstrauen das meiste verhindern, auch völlig egal unter welchem System, das stimmt schon. Ja, und für die Grammar-Nazis, egal ob hinterm Monitor oder vorm Monitor, ich denke mal, jeder weiß, was ich gemeint habe. Zwischen Tastatur und Stuhl. Ja, richtig. Ach, ja. Ja, DNS, okay. Merkwürdig, dass man das so aufnimmt und dass man dann sagt, okay, der möchte uns ja wirklich was unterjubeln. Ja, also ich fand das sehr, sehr interessant. Also technisch war es gar nicht so interessant, aber gesellschaftlich fand ich es extrem faszinierend, muss ich sagen. Alleine dafür hätte man es machen müssen. Ja, wer übrigens DNS-mäßig auf der sicheren Seite stehen möchte oder auf einer sicheren Seite, nicht auf der sicheren Seite, der trägt sich einfach zum Beispiel OpenDNS, ich kopiere mal den Link hier rein, der trägt sich einfach OpenDNS bei sich direkt im Router ein als Output ins Internet. Und wenn mal auf dem Rechner die DNS manipuliert wird, dann kommst du erst gar nicht über den Router raus, weil dann kriegst du gar keine Verbindung. Mhm. Warum? Weil dein Router ja quasi die DNS festlegt und nicht deine Einstellung in Windows zum Beispiel. Ja, und was passiert dann, wenn meine DNS gehijackt wird? Dann wird im Browser angezeigt, dass die Seite nicht aufgerufen werden kann. Dann musst dann, weil es wird ja die DNS wurde ja mit dem DNS-Changer in deinen Windows-Settings, also in deinen Adapter-Settings, wird die ja manipuliert. Und wenn du in deinem Router eine feste DNS eingetragen hast, über die du halt ins Internet gehen möchtest, um die IPs aufzulösen, dann kriegst du halt mit dem Browser keine Verbindung, weil Windows versucht halt über die manipulierte DNS rauszugehen und der Router, der jetzt letztendlich auch der Output fürs Internet für dich so gesehen ist, versucht dann halt wieder die richtige DNS, die du auch eingetragen hast, zu verwenden. Und dann gibt es halt einen IP-Konnektivitätskonflikt und du kriegst halt keine Verbindung im Browser. Mhm. Aber dann merke ich ja immer noch nicht, dass ich gehijackt wurde, dann kann ich so nicht mehr surfen. Nee, das merkst du nicht, aber dann brauchst du auch nicht Angst haben mit einer gehijackten DNS oder mit einem DNS-Poisoning, dass du auf irgendeiner verseuchten Seite landest, die dir irgendwelche Sachen durch Drive per Download oder sonst irgendwas installieren könnte. Was ist denn das eigentlich für eine Geschichte? Manchmal habe ich das so, wenn ich mich im Browser vertippe, dann werde ich auf die Telekom-Seite umgeleitet und die sagt mir dann, was sagt mir die denn genau? Die sagt mir irgendwas im Sinngemäßen, haben sie das und das gesucht, aber das, was sie gesucht haben, finden sie nicht. Ja, das ist so eine Sache, die haben einige Provider eingerichtet. Ich habe das bei Alice auch. Also das heißt ja mittlerweile heißt das, glaube ich, Telefonica oder O2, aber jedenfalls irgendwie ist es Alice DSL. Und die haben das auch eingerichtet. Das ist wirklich so eine Umleitung, wenn du eine Domain abfragst, die nicht existiert, dass du dann auf die Seite von diesem Provider kommst. Das ist relativ nervig. Und es gibt auch relativ viele Puristen, die sich darüber aufregen, weil man halt nicht in dieser Form ins DNS eingreifen sollte. Aber die greifen dann ins DNS ein, oder? Das sehe ich richtig. Ja, ja, wenn du eine Domain abfragst, die nicht existiert, dann wirst du halt auf diese Seite umgeleitet. Das hat aber damit das ist eigentlich dasselbe wie Auflösung zu tun. Ja. Aber woher wissen die denn, dass die DNS, dass die Domain nicht erreichbar ist? Woher wissen die das? Ja, weil du ja über deinen Provider... Richtig, du gehst, wenn du jetzt keinen eigenen DNS-Server einträgst, wie zum Beispiel das OpenDNS, nutzt du ja automatisch, auch wenn du es nicht einträgst, nutzt du ja automatisch deinen Provider-DNS, weil wenn dein Provider dir keine DNS stellen würde von Haus aus, dann könntest du auch so gesehen keine Webseiten über www besuchen, dann müsstest du immer die IP-Adressen eingeben. Ja, Moment, ich will aber, das ist mir schon klar, aber wenn ich jetzt auf www.schnickschnack.org surfe, ja, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber sagen wir mal, ich will da hin. So, dann sagt mir mein Provider, nö, Schnickschnack.org gibt's nicht, aber geh doch dann einfach mal auf unsere sehr sinnvolle Telekom-Seite, die mir dann halt sagt, dass es die Seite nicht gibt. Also erstens ist es nicht sinnvoll, zweitens ist es Ressourcenverschwendung und drittens fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl, weil die ja genau wissen, wo ich hinsurfen wollen würde. Ja, wisst ihr, wie ich das meine? Das ist halt eine Werbeaktion, ich finde das nicht gut. Ja. Okay. Ich finde es einfach scheiße. Ich will einfach nur eine Error-Page. Ich will einfach nur ein 404 oder so. Ja, wenn du bei OpenDNS zum Beispiel eine falsche Domain eingibst oder mal bei www ein W vergisst, dann landest du automatisch auf der OpenDNS-Suchmaschine, wo dir auch, da werden dir Sachen vorgeschlagen, wie die Seite ungefähr heißen könnte. Ist quasi so gesehen genau dasselbe, bloß ohne dass da halt irgendwie Werbung oder so mit drin ist, wie bei der Telekom. Hm. Ich finde das scheiße. Ich finde das kacke. Ich finde, das ist die absolute Höhe eigentlich. Irgendwann kommt man auf so eine richtige Werbeseite wahrscheinlich oder so. Stell dir doch einen eigenen DNS-Server im Wohnzimmer. Der braucht auch einen DNS-Server für dich alleine, der braucht keine Leistung. Da kannst du auch 256 MB Speicher und halt einen schlechten Prozessor nehmen. Da habe ich keinen Platz mehr für hier im Studio. Die Jule fragt gerade, sind das bestimmte Seiten, die man bei geänderter DNS nicht aufrufen kann? Wenn die DNS gehijackt wird oder gepoisoned wird, dann wirst du automatisch, wenn du jetzt bestimmte Seiten aufrufst, nehmen wir einfach mal www.xy.de, du willst auf xy.de deinen täglichen Content lesen, nehmen wir mal an, das ist irgendeine Newsseite, dann wirst du halt durch das verseuchte DNS, wirst du halt auf eine andere Seite umgeleitet, was du ja im ersten Moment nicht mitbekommst. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Browser hast, der sagen wir mal kein NoScript, so wie Firefox hat, und da läuft dann irgendein JavaScript, was dich quasi dazu zwingt, etwas runterzuladen, zu installieren, dann hast du quasi schon die Kacke auf dem Rechner am Dampfen. Tja, alles nicht schön hier, ne? Ja, setz Internet, setz Business, setz Live. Wer im Internet ist, muss damit auch rechnen. Ja. Haben wir das, ich musste husten, entschuldigt, haben wir das DNS-Thema und den Staatstrojaner vom Hof oder haben wir noch was? Also ich wäre durch, wenn ihr nicht noch was habt. Ne, irgendwie, mich regt das Ganze echt nur auf, weil ich befürchte, dass Gutenberg jetzt wieder kommt. Deswegen ja, vielleicht, das kann ich irgendwie verstehen. Vielleicht schickt er auch ein Plagiat von sich wieder dorthin. Ich hab's mir mühsam verkniffen. Wenn man sich die Bilder, die letzten Pressebilder anguckt, dann hat er ja komischerweise kein HG mehr drin. Also sieht für mich aus wie ein Plagiat. Ich hab vorhin übrigens mit dem Riot einen kleinen Trash-Talk gemacht und wir waren die ganze Zeit live dabei und haben das am Anfang gar nicht gemerkt. Da habe ich schon mal gesagt, da hat heute jemand einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, seit Gutenberg kein HG mehr benutzt, ist komischerweise Schlecker-Plagiat gegangen. Also den Tweet fand ich sehr lustig. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer das getweetet hat. Ja gut, die Mengen, die der benutzt hat, das könnte so eine Kette schon alleine in den schwarzen Zahlen halten. Ja, ich hatte auch zu Riot gesagt, so wie der sich gegilt hat, hätte man immer denken können, der hat einen Plastikhelm auf, wenn er unterwegs ist. Vielleicht war das ein Aluhut. Ja. Das neue Alugel. Hm. Genau. Oder vielleicht ist das spezielles Plastik mit abschirmender Wirkung. Oh, wer weiß. Wir können ja mal irgendwann mit ihnen podcasten. Ich denke mal, der braucht jetzt wieder, gerade wenn er zurückkommen will, braucht er wieder viel Attention, um sich irgendwo reinzumogeln. Ja, aber nicht mit mir. Also nicht mit mir. Ja, wir können ja einen Stimmverzerrer nehmen. Ja, wollen wir weg vom Gutti oder gibt es da noch irgendwo ein paar lustige Sprüche? Ich weiß nicht. Wusstest du, dass das Jugendwort des Jahres 2011 Gutenbergen war? Gutenbergen? Ja, halt das Verb davon. Ich möchte mal die Hausaufgaben Gutenbergen oder so. Ach, nicht schlecht. Der Chat sagt, das war falsch. Das Jugendwort war Swag. Swag? Ah, stimmt, Guttenbergen war auf Platz 2, Entschuldigung. Ich wusste, es war, also ich meine, es war auf Platz 2, zumindest ist es relativ weit oben gewesen. Aber naja, was ist denn Swag? Das hat irgendwas mit Angeben oder so zu tun. Ich habe es aber auch noch nie gehört gehabt, bevor das gewählt worden ist. Im Gegensatz zu Guttenbergen, das benutze ich wirklich auch aktiv. Also. Ja, ich sag mal so, wenn man sonst nichts im Leben zu tun hat, kann man sich ja jeden Tag mal die Trendwörter reinziehen, weil der Jugendduden oder der Trendwort-Duden, der ja nicht offiziell ist, der wird ja immer größer. Ja, ich bin ja auch ein bisschen zu alt für, glaube ich. Im Übrigen. Weil man ist ja auch so alt, wie man sich fühlt. Also wo ist der Rollator? Ja, obwohl der Rollator eigentlich eine gute Erfindung ist, wenn man sich so die Leute anguckt, die ihn benutzen. Ja, außer denen, die es als Waffe einsetzen. Also das habe ich durchaus auch schon erlebt. Ein Rollator als Waffe? Ja, aber hallo. Wenn dir jemand damit permanent in den Hintern fährt oder dich aus dem Weg rempelt. Okay, ja gut. Also für einige Omas im Supermarkt ist es ein Waffenschein. Ich habe jetzt wirklich nichts gegen Senioren. Aber ich biete denen auch den Sitzplatz an und ich helfe denen, wenn sie irgendwas nicht lesen können und alles. Und ich bin höflich und nett. Aber es gibt Senioren, die haben echt gar nichts nötig. Die drängeln sich vor, die fahren mich mit ihrem Rollator um. Und das finde ich in dem Alter genauso wenig in Ordnung wie in jedem anderen. Also. Naja, also ich war kürzlich, das ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich so ein Jahr, anderthalb. Da hatte ich mein Headset auf, also die iPhone-Kopfhörer in den Ohren. Hab telefoniert, hab mich unterhalten, bin über die Straße gelaufen, da war eine ältere Frau halt neben mir und die lief halt relativ mit mir auf gleicher Höhe eine Zeit lang und irgendwann zieht die einen Schuh aus und wirft den Schuh nach mir. Hä? Warum das? Und das ist halt, ich hab dann halt aufgehört zu telefonieren, hab die halt angeguckt und gesagt, Entschuldigung, was war das denn jetzt? Und sie sagt, sie sind verrückt, gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe, Sie sind verrückt. Die hat halt nicht mitgekriegt, dass ich telefoniert habe. Ja, die hatte einfach nur Angst gehabt. Die dachte, du hörst Stimmen. Ja, die dachte wahrscheinlich, ich höre Stimmen oder so. Aber ja, das war schon heftig. Die dachte wahrscheinlich, du wärst ein Wolf und wollte dir den Wolfsschuh am Kopf ballern. Das ich habe ja, aber ja, da gab es noch nicht so Schuhe zeigen und so. Das gab es alles dann noch nicht. Aber ich meine, wenn ich irgendwie jemanden mit was bewerfen will, weil ich glaube, der ist verrückt, dann nehme ich nicht ausgerechnet meinen Schuh, dann kann ich ja nicht immer mehr weglaufen. Aber gut. Ja, ich finde das auch. Man kann ja immer ein paar extra Schuhe in der Handtasche mit sich führen, so als Senioren. Wie bei Harry Potter, so eine Handtasche, der dann der irgendwie die ganze Campingausrüstung reingeht oder so. Das hätte ich ja manchmal gerne. Also, ja, klar. Also ich meine, es muss nicht so eine komische Oma-Handtasche sein, aber so ein Turn-for-You-Rucksack, wo man dann irgendwie Zeug für 3 Wochen Camping reinkriegt oder so, das wäre cool. Für unterwegs dann einfach nur? Ja, ja. Ah ja, ja gut, das sind halt, das ist so eine Frauenthematik, oder? Keine Ahnung, nur ich glaube, ich kenne Männer, die das auch wollen würden. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Thematik für die Datensuppe, denke ich. Also die meisten hören auch, das ist irgendwie 100.000 Meter Kabel und wer weiß was an Elektronik. Das geht ja, in ich so sehe schon, bestimmte Firmen, die werden irgendwann reich an uns, wenn wir immer hier ja, Rucksäcke, was war das zuletzt, Schokolade, ach nee, das war ja bei mir im Podcast. Es gibt ja auch andere Rucksackfirmen, zum Beispiel ja. Eastpak. Wozu mir einfällt, dass ich immer noch nicht geguckt habe, ob die mir am Flughafen wieder meine Fotos geschrottet haben, ja. Aber gut, das ist jetzt auch off-topic. Aber das hasse ich ja wirklich. Du gehst durch diesen Flughafenscanner und dann schrotten sie dir immer die Bilder auf deiner SD-Karte. Willst du einen Geheimtipp haben? Ich prangere das an. Mach Alufolie drum. Nein, es gibt einen ernsthaften Geheimtipp und zwar Class 10 Karten sind Röntgen. Class 10 oder Class 6? Ich bin mir nicht sicher. Eins von der Speicherkartenklasse ist Gamma-Ray. Und hier auch so, ne? Ja. Ja, gut, aber ich meine, wenn das die 10er sind, die sind nicht bezahlbar. Och, das kommt drauf an. Wie viel Gigabyte brauchst du denn? Also ich habe jetzt eine 16-Giga-Karte, damit ich auch Video drauf bekomme. Na, Annika, ich check das mal ab hier, was ich da so. Ich hab da gute Connections. Ich hab gute Connections, weißt du? Aber ich meine, ich fliege sowieso nicht so oft. Bloß jedes Mal, wenn ich fliege. Also letztes Mal hatte ich mit dem Scanner echt Pech. Bloß mit so einem Recovery-Tool habe ich das meiste dann wiederbekommen. Aber es ist schon ätzend. Beim ersten Mal wusste ich es nicht, aber jetzt diesmal hatte ich keine Zeit, das noch umzukopieren. Ansonsten gibt es doch diese Blei. Ja, aber dafür müsstest du das planen. Wer plant denn sowas? Ja, das stimmt. Außerdem lassen sie sich damit nicht durch das Dingen durch, wenn du da so ein Bleischächtelchen mit dir rumführst. Pech hast nicht, mach's doch gleich wie Benisch und nimm den mobilen Bunker oder so mit. Dann setz dich in den Bunker rein, wenn ich du kann da natürlich auch das Ding unter einen Aluhut stecken. Ja, oder so. Ah, schön. Ja, dann Dann würden Jackel und ich wahrscheinlich jetzt Jackel, hier, Mega-Upload. Du bist leider viel, viel, viel näher dran als ich. Nein, ich bin nicht Kim Schmitz. Nein, Scherz. Ja, tschüss dann, ne? Jackel, das. Du hast mir das Boot versprochen. Oder die Datenautobahn. Er hat die Datenautobahn gebaut, ja. An Kim Schmitz war nicht alles schlecht. Richtig. Ja. Nein, wo fangen wir da am besten an? Von vorne, von hinten? Ich glaube, wir fangen einfach mal von. Also, eins muss ja. Ich stehe der ganzen Sache halbkritisch gegenüber. Weil, auf einer Seite sage ich, ich fühle mich darin beraubt, dass ich jetzt nicht, wie der Rigo auch schon auf der Manning-Demo sagte, dass er jetzt nicht mehr seine Podcasts, um die halt weiter zu verteilen oder zum Bearbeiten weiterzugeben, dass er da dann nicht seine Podcasts hochladen kann mehr. Ja. So, da sind wir beraubt. Da haben wir jetzt alle ein seriöses Problem erstmal mit. Ja, und richtig. Es gibt Archive als Alternative, was ja auch ein geiler Service ist, den kann man ja ruhig mal hier bewerben. Ja, archive.org ist eine wirklich geile Seite. Ja, richtig. Man kann ja bei Archive auch, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen RIP hochladen will, dann macht man den Haken rein bei Löschen, weil es nur eine Testversion ist. Dann wird der RIP, den man irgendeiner Person schicken will, der wird dann auf Archive automatisch nach 30 Tagen wieder gelöscht. Ja, also das ist ein geiler Service. Aber ich befürchte einfach, nicht nur Mega-Upload, ich meine, das ist ja jetzt, wo fängt's an, wo hört's auf? Ja, es war ja nicht nur Mega-Upload, man muss auch sagen, Mega-Video war ja auch mit dabei. Das war ja miteinander verknüpft. Also mir tun einfach nur die Leute leid, die es halt legal genutzt haben. Ich meine, klar, auf solchen Plattformen gibt es halt illegale oder urheberrechtsverletzende Sachen, das bleibt nicht aus, aber es haben genauso viele Leute für legale Sachen genutzt, sei es jetzt irgendwelche Musiker, Bands oder sogar Filmproduzenten, die da irgendwelche Sachen zur Bearbeitung für ihr Team oder für irgendwelche anderen Leute hochgeladen haben. Und die kommen jetzt natürlich an bestimmte Ressourcen nicht mehr dran, die da wahrscheinlich noch gelegen haben und worauf sie nochmal zurückgreifen wollten. Weil der Server wurde ja einfach ohne Vorwarnung an dem letzten Donnerstag wurde er einfach abgestellt. Ne? Und auf jeden Fall befürchte ich einfach dabei, ganz klar, jetzt trifft es gerade Mega-Video, jetzt trifft es gerade Mega-Upload und dann irgendwann wird es auch Archive treffen. Mit Sicherheit. Ja? Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil wenn die Content-Mafia schon sagt, pass auf, wir wollen das nicht, das kann ich ja noch nachvollziehen auf ihre Art und Weise. Ja? Also da habe ich noch eine Möglichkeit, es zu begreifen. Ja? Nachvollziehen ist falsch. Ich kann es begreifen, warum die das wollen. Ich kann nicht begreifen, warum die Content-Mafia pauschal einfach vorgeht und die ganze Bude erstmal komplett dicht macht, ohne gefiltert zu überprüfen, wie hoch denn der Anteil dessen ist, was dort angeblich mafiös hochgeladen ist, wo dann die Fantastilliarden, Milliardenschäden irgendwie entstehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, richtig. Vor allen Dingen, dann sollen die auch nach dem Recht, dann sollen die sich auch an Rechten und Pflichten halten, dann sollen sie halt den illegalen Content von den Seiten Stück für Stück entfernen und nicht gleich eine ganze Seite vom Netz nehmen. Da gab es ja einen guten Vergleich, also da wurde ja so ein Vergleich-Link rumgeschickt, den habe ich leider nicht mehr. Mega-Upload war 4% des Internets, also jetzt so vom Gefühl her, was man jetzt auch so vom Nutzen her eventuell sogar verstehen kann. Internet lässt sich halt nicht in Prozenten berechnen, aber gefühlt wurden halt 4% vom Internet weggenommen, wenn man es so sieht. Na, ich finde ja noch, also das ist jetzt nochmal eine weitere Baustelle da drin. Der Witz ist ja, wer jetzt auf die Mega-Upload-Seite mal draufklickt und wer da mal hingeht, da passiert einem ja nichts Schlimmes, deswegen lege ich das trotzdem mal nochmal hier in den Chat für die Shownotes gleich. Da wird man umgeleitet auf dieses abgefahrene FBI-Bild mit den Weißkopfseeadlern, Weißhauptseeadler. Und da steht dann, die haben es geändert. Nein, die haben es nicht geändert, es steht da immer noch. Da steht wirklich, a federal. Das schöne FBI-Hinweis. Und im zweiten Absatz, a federal grand jury has indicated. So, es gab keine große Justiz, die sich darauf verständigt hat, dass das dieses so ist, die gab es nicht. Ja? Ich habe extra mal nachgeschlagen, ich habe mir die Mühe gemacht, das amerikanische Recht nach den einzelnen, wie ist denn der Plural von Passos? Passé? Passé, keine Ahnung. Passé, Passé, Passo. Hm. Hier gibt es doch bestimmt so einen Grammatikfetischist, der mir das irgendwie zuflüstern kann oder so. Auf jeden Fall, der Plural von Passus, ja, die habe ich nachgeschlagen. Das ist alles der totale Witz. Die berufen sich auf etwas hierbei, was nicht ausgeurteilt wurde. Für mich persönlich, in meiner laienhaften Einschätzung von Recht, ist die ganze Abschaltung überhaupt nicht rechtens, weil überhaupt nichts geurteilt wurde. Ja, richtig. Das Urteil, Prozess und so weiter, das kriegen ja Kim Schmitz und seine Kumpanen. Da wurden ja insgesamt 7 Leute verhaftet. Die sitzen ja jetzt erstmal vor Gericht. Ja, bis dahin darf die Seite nicht abgeschaltet werden, weil es gibt ja keine Beugehaft für Online-Seiten. Sowas gibt es nicht. Und nach dem, was dort halt recht gesprochen wurde, worauf die sich berufen, das sind alles Punkte, die nicht vor dem Urteil ausgeführt werden dürfen. Ja, also die einzelnen hier, Paragraph 18, USC, Paragraph 1962 und so, ja, das sind alles Paragraphen, die darauf verweisen, wenn man das liest, dass erst nach einem Urteil, nach einer Verurteilung oder ähnliches eine Seite abgeschossen werden darf, vorher nicht. Ja, ich kann jetzt nicht vom amerikanischen Recht sprechen, ich kenne das nur vom deutschen Recht, weil ich auch jemanden kenne, der von der Justiz schon mal quasi gezwungen worden ist, sich zu entscheiden, die Seite abzuschalten. Ansonsten würde er verhaftet werden und die Seite wird abgeschaltet. In Deutschland läuft das so von der Justiz her, du wirst erst verhaftet, dann wird dir der Prozess gemacht und dann wird die Seite erst abgeschaltet. Das kommt man jetzt auch bei den letzten großen Abzockern beobachten, die verhaftet worden sind, die da mehrere Abzockseiten hier für Deutschland betrieben haben. Da wurde auch, ja gut, obwohl, wenn man jetzt wieder sieht, das beste Beispiel ist ja kino.to, da wurde die Seite ja auch erst abgeschaltet, bevor den Leuten wirklich vor Gericht den Hof gemacht worden ist. Ja, und das Ganze läuft darauf hinaus, das ist nämlich das ganz große Problem, dass Kino.to hat ja Werbung dort laufen gehabt. Und ich würde sogar behaupten, dass nach der dass nach diesem es definitiv nicht funktioniert und dass die sogar einen Schaden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geltend machen können. Da würde ich verwetten. Ja, und wie man ja gesehen hat, braucht man dafür auch keinen Stop Online Privacy Act oder irgendwelche anderen Sachen, um so einen Server einfach mal vom Netz zu nehmen. Die haben es einfach gemacht. Ja, war natürlich auch von der Strategie her total clever. Und deswegen, jetzt kommen wir nämlich dazu, was ist danach passiert, nachdem die Seite halt runterging? Was ist dann passiert? Ja, sie haben quasi die volle Breitseite des Internets zu spüren bekommen, und zwar das Kollektiv Anonymous hat dann mit der vollen Breitseite gegen die Content-Mafia zurückgeschlagen, also gegen die Regierung, sei es jetzt Universal Music, sei es jetzt justice.gov und ja, alle Seiten, die, ja, es wurde quasi jeder, der jede große Seite, die Soaper, Pieper und so weiter unterstützt hat, wurde quasi von Anonymous angegriffen per DDoS und quasi platt gemacht, quasi aus Rache gegen Mega-Upload. Und da hat man auch schon wieder so ein kleines Déjà-vu gehabt. Die Leute, die sich mit Anonymous schon ein bisschen länger beschäftigen, können sich ja mal an 2010 Dezember zurückerinnern, wo die Sache mit WikiLeaks war und der Sperrung der Konten über PayPal, Mastercard und so weiter. Dort ging ja auch ein ziemlich großer Hive vonstatten. Aber dieser Hive, der jetzt wegen Mega-Upload losgetreten wurde, das ist einer der größten Internet-Hives, die jetzt vonstatten gegangen sind. Also Operation Mega-Upload von Anonymous läuft ja jetzt immer noch. Zum Beispiel gestern wurde halt Disney.com gedidost, dann wurde die Seite von Justin Bieber defaced, weil Justin Bieber ist ja auch ein Soaper-Unterstützer, der hat es ja auch in irgendeiner Pressemitteilung gesagt, dass er halt dieses Soaper gut findet. Ja, und all die Leute, die quasi jetzt hinter diesem Zensus stehen, der von irgendwelchen Regierungen betrieben wird, der musste jetzt quasi in den letzten 5 Tagen daran glauben und mal mit ein bisschen seiner wertvollen Online-Zeit herhalten, was die Internetpräsenzen betrifft. Ja, und Mastercard ist ja auch wieder neu attackiert worden jetzt. Ja, aber in Brasilien, also jetzt nicht die Mastercard-Seite, Mastercard.com oder Visa.com, sondern Visa.com.br und Mastercard.com.br. In Brasilien wie auch in Polen, weil Polen, das ist ein ähnliches Thema. Polen zum Beispiel möchte gerne in den Act ECTA oder wie sich das nennt, einsteigen. ECTA ist sowas ähnliches wie SOPA, bloß weltweit gesehen. Das ist weltweit, also da kann auch zum Beispiel, wenn jetzt unsere Angela Merkel lustig ist, kann sie bei ECTA mit einsteigen und dann haben wir hier auch die große Zensur in Deutschland. Und da gab es jetzt zum Beispiel gestern auch einen ziemlich großen Cyberwar in Polen, weil da wurden dann mehrere polnische Seiten lahmgelegt, genauso wie heute in Italien mehrere Seiten lahmgelegt worden sind. Also das geht momentan ziemlich ab und das wurde alles durch Mega-Upload losgetreten, weil die Zensur vom Mega-Upload war quasi der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Weil du beobachte einfach den Trend. Alle hatten sich friedlich an diesen SOPA-Blackout gehalten. Also viele Seiten haben diesen SOPA-Blackout betrieben, Potsprech übrigens auch. Und da war nicht wirklich was mit Cyberwar. Und dann auf einmal, gerade zu diesen SOPA, PIPA und NDAA-Zeiten, also wo halt richtig viel Druck seitens der Regierung, was Zensur betrifft, kommt, wird mal eben so eine riesige Seite vom Netz genommen, ohne Vorwarnung, ohne Gerichtsbeschluss, ohne Sonstiges. Ne? Und dann, ja, meiner Meinung nach sollten sich die Regierungen nicht wundern, wenn gegen die geschossen wird. Weil das FBI, was ja letztendlich hinter der Zensur von Mega-Upload gestanden hat, die hat es halt auch für mehrere Tage etwas härter Jacken? Erwischt. Hä? Meinst du nicht den ACTA? NDAA ist der National Defense Authorization Act. Da geht es eigentlich eher darum, dass man Leute ohne Prozess irgendwie in den Knast sperren kann. Ja, oder nach Guantanamo. Ja, richtig. Genau, das hat ja nicht so viel mit Zensur zu tun. Ja gut, aber es steht ja auch eigentlich schon etwas länger im Raum. Ich habe das jetzt nur nebenbei mit erwähnt. Ja, klar, aber es hat ja nichts mit Zensur zu tun, weil du meintest, das wäre halt eine Zensurgeschichte. Ich meine, es geht ja ganz sicher auch um grundlegende Bürgerrechte. Ich hatte das hier ja auch schon mal ab und zu kurz erwähnt. Und ich bin natürlich auch eine extreme Gegnerin solcher Gesetze beziehungsweise Vorschriften. Aber das ist ja jetzt nicht in dem Sinne ein Zensurgesetz. Ja gut, wenn du es so siehst, wird der Recht des Bürgers, das Recht des Bürgers wird dadurch zensiert, wenn man jetzt weiter zwischen den Zeilen lesen möchte. Okay, das ist aber eine andere Geschichte, aber du hast recht. Nee, der ACTA, wie gesagt, das ist halt eine weltweite Sache. Das ist so ähnlich wie SOPA und da möchte gerne Polen mit einsteigen und dann waren mal eben mehrere polnische Seiten platt gemacht worden von der polnischen Regierung. Ja. Also, Mega-Upload. Was soll ich sagen? Ich habe auch Mega-Upload genutzt, aber jetzt im legalen Sinne. Ich habe halt Audio-Rips hochgeladen, weil ich ja jetzt zum Beispiel für die Seminaren halt den Podcast hier und da mal mitrippe, habe den das dort immer hochgeladen. Ja, und dann auf einmal war die Seite weg. Ich wusste quasi schon, was dann passiert, wo die Seite runtergenommen worden ist. Es ging sogar schneller, als ich mir gedacht habe, weil ich wusste ganz genau, dass halt Anonymous oder wie auch andere Leute zurückschießen werden in der Hinsicht. Und es hat ja auch keine 2 Stunden gedauert, bis da gehandelt worden ist. Ja, also ich bin immer noch, und das werde ich auch nach wie vor sein, der Meinung, dass das nicht der richtige Weg so ist, es zu tun, wie es halt passiert ist. Ich bin immer noch dagegen, dass gededost wird, weil ich, wie gesagt, für mich ist das nicht der richtige Weg. Erkenne aber so langsam, also das, was ich vorher nicht verstanden habe, ich meine, man merkt ja so vom ersten Gespräch über DDoS, ich glaube, das war so Oktober, was Jackel und ich halt hatten, bis jetzt, meine Meinung hat sich da schon minimal verändert. Richtig finde ich es aber immer noch nicht, weil es für mich einfach der falsche Weg ist. Ja, darüber lässt sich streiten. Also ich in der Hinsicht, was jetzt mit Mega-Upload läuft, finde ich es persönlich gar nicht schlecht, weil irgendwann muss man sich wehren und es ist eine Internetgeschichte mit der Zensur und warum soll sich das Internet nicht dagegen wehren? Und das Internet kann sich nicht anders wehren, als mal eben auf die Schnelle ein paar Seiten lahmzulegen, weil DDoS ist ja so gesehen keine Zensur, DDoS ist ja eine Sitzblockade, der Server, der wird ja nicht gelöscht oder zerstört, der ist ja nach maximal ein paar Stunden wieder erreichbar. Und ich denke mal, die Leute, die halt diese DDoS-Attacken betreiben, die wollen damit einfach nur ihre Wut ausdrücken. Das verstehe ich ja, das auch. Rio? Ja. Wenn du jetzt sagst, du hältst das für den falschen Weg, was hältst du denn dann für den richtigen Weg? Das ist das Problem. Ich weiß leider bis heute immer noch nicht, habe ich noch keine richtige Antwort, was der richtige Weg wäre. Habe ich nicht. Okay. Ich habe nur vom Gefühl her, muss ich sagen, ich finde diese DDoS-Attacken nicht richtig. Da sind wir uns in gewissem Maße sogar einig. Ich bin einerseits sehr dafür, die Initiative zu ergreifen und ich verstehe auch das Argument, dass es sich um eine Sitzblockade handelt. Aber andererseits geht es natürlich auch schon wieder nah dran, Leute zu schädigen und man darf auch nicht vergessen, dass die Leidtragenden auch öfter mal Leute sind, die gar nichts dafür können. Beispielsweise die armen Schweine von Admins, die das Ganze dann irgendwie versuchen dürfen, Schadensbegrenzung zu betreiben, nachts um 4, teilweise nicht mal gut dafür bezahlt werden. Oder vielleicht wollen sie lieber Zeit mit Frauen und Kindern verbringen oder so. Ich habe mal Serveradministration gemacht. Ich kenne viele Leute in der Branche. Und da habe ich natürlich jetzt auch nicht so das Verständnis für Leute, die dann DDoS-Angriffe fahren, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich verstehe die Intention dahinter. Und ich kann auch einsehen, dass man das in bestimmten Umständen, unter bestimmten Umständen dann für gerechtfertigt hält. Aber so irgendwie toll finde ich es nicht, ganz ehrlich. Ja, was ich heute zum Beispiel nicht toll fand, also ich, wie gesagt, ich persönlich finde DDoS nicht schlimm, weil ich finde es, ja, was heißt besser? Es ist ja auch Computersabotage. Man muss immer darauf hinweisen, dass es auch... verboten ist es trotzdem. Ja, es ist verboten. Ja. Aber ich sehe es lieber als irgendwelche Daten, die aus Datenbanken geklaut werden, ungeschwärzt veröffentlicht werden. Dann ist mir so ein Sitzstreik lieber. Zum Beispiel heute wurde cbs.com komplett gelöscht von Leuten, die halt für das Kollektiv Anonymous agieren. Und das ist für mich Zensur, wenn eine komplette Seite vom FTP-Server gelöscht wird, dass sie nicht mehr erreichbar ist. Also die wurde nicht defaced, die wurde nicht gedidos, die wurde gelöscht. Ja, gut, aber ich meine, was ist denn das für ein Argument? Wir können das machen, weil was anderes noch schlimmer ist. Was ist denn das für ein Argument? Ich finde das super, eine Erkältung zu haben, denn ich könnte ja auch die Cholera haben und das wäre schlimmer. Nee. Ja, aber man sollte diese Leute verstehen, die das machen. Vielleicht können sie sich nicht an, sie können nicht anders kommunizieren, um sich mitzuteilen, dass sie was dagegen haben, wie es im Internet abläuft mit der Zensur. Ja gut, aber ich meine, das ist ja in Ordnung. Das Argument lasse ich ja auch gelten. Nur die Argumentation, die du vorher hattest, war halt einfach scheiße, unabhängig von deiner Intention. Ja, was heißt scheiße? Also dann ist ja, mir zu sagen, was anderes ist noch schlimmer, das ist einfach kein Argument für oder gegen irgendwas, finde ich. Ja, aber denk doch mal an dich selber. Was ist dir lieber? Also du hast jetzt, sage ich mal, irgendwelche Daten auf eine Seite in eine Datenbank eingegeben, weil du angemeldet bist und dort stehen vielleicht persönliche Sachen vor dir, sei es jetzt Kreditkartennummer, Kontonummer oder sonstiges. Ist es dir lieber, dass die Seite für ein paar Stunden gedidost wird oder ist es dir lieber, dass deine Seiten in irgendeinem Leak ungeschwärzt auftauchen? Ganz einfach. Ich finde, wie gesagt, ich finde beides nicht okay. Beziehungsweise ich kann den DDoS unter bestimmten Umständen vielleicht akzeptieren. Aber das ist einfach kein Argument. Du argumentierst, man kann das machen, denn was anderes wäre noch schlimmer. Nein, so kann man nicht argumentieren. Selbst wenn man in der Sache recht hat, kann man so nicht argumentieren. Ja, ich weiß, man kann das nicht argumentieren. Mit dem Recht könntest du auch sagen, ich finde das, was die deutsche Regierung macht, klasse, auch wenn wir den Staatstrojaner und die Vorratsdatenspeicherung haben und das Land pleite ist, denn wir könnten ja auch eine Diktatur sein und Leute könnten auf der Straße erschossen werden. Ja, du kannst aber jetzt nicht... Und in Afrika verhungern Kinder, das ist aber kein Argument. Das ist aber jetzt nicht nur, ja, ich weiß, ich habe schlecht argumentiert und du hast jetzt schlecht verglichen, weil du kannst nicht irgendwelche hungernden Kinder oder erschossene Leute mit einem DDoS vergleichen. Hab ich doch auch gar nicht. Ja, hat sich jetzt aber so angehört. Nur wenn man nicht richtig zuhört. Okay. Ich habe nur gesagt, dass du nicht mit was noch Schlimmerem für was scheiße ist, argumentieren kannst. Oder damit das Recht darauf, was zu machen, was zwar nicht so scheiße ist, aber auch scheiße ist, rechtfertigen kannst. Das ist doch wie in der Schule. Ich meine, wenn dir jetzt 100.000 Fehler in irgendeinem Text dein Sitznachbar hatte noch mehr, dann hast du trotzdem eine Scheißnote. Ja, du musst ja bedenken, die Leute, die DDoSen, die brauchen gar keine Rechtfertigung, die machen es einfach, weil sie es können. Also da braucht man eigentlich auch nicht argumentieren. Die machen es einfach, weil sie sich mitteilen wollen, aber sie brauchen sich nicht rechtfertigen. Nein, aber dann brauchst du, aber du wolltest die doch rechtfertigen. Ja, nein, ich wollte sie nicht rechtfertigen, ich wollte nur einen kleinen Vergleich bringen, dass ich jetzt eine Seite, die ein paar Stunden offline ist, nicht für mich persönlich, okay, dann sage ich mal für mich persönlich, nicht so schlimm finde, als wenn irgendwo meine Daten geleakt werden, weil in der Datenbank eingebrochen worden ist. Ungeschwärzt. Na gut, aber ich finde, wir diskutieren uns da jetzt auch ziemlich fest. Wir sollten vermutlich einfach mal weitermachen. Yay. DDoS als gerechtfertigtes oder nicht gerechtfertigtes Mittel, lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Also nach wie vor bin ich einfach der Meinung, dass hätte ich jetzt wieder recherchieren wollen, hätte ich wieder nicht recherchieren können, weil die Seite vom FBI zum Beispiel, das war FBI, die down war, oder? Ja, die war aber nicht lange down. Aber die war down? Paar Minuten. Achso, war nur ein paar Minuten, okay. Dann aber ja, FBI hat ein bisschen mehr Reserven als irgendwelche Justin Bieber-Seiten. Justin Bieber. Ey, ich habe den auch übrigens, also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nicht weiß, wenn Justin Bieber jetzt so neben mir auf der Straße laufen würde, ich würde den nicht erkennen, weil ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Das brauchst du auch nicht wissen. Ich weiß auch nicht, wie und was er singt. Der sieht aus wie ein 14-jähriges Mädel. Ist eigentlich nicht so schwer. Ja, ist der ein Mädel? Weil Justin könnte auch ein Mädel sein. Der ist ein Junge und der ist 17, aber er sieht aus wie ein 14-jähriges Mädel. Wo waren wir? Was wolltest du denn beim FBI recherchieren? Ich meine, abgesehen von den Wanted-Verbrecher-Fotos, die immer auf der Seite stehen, steht ja nichts Neues da drin. Die posten ja keine News. Okay, aber selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Das ist mein Problem an DDoS. Wenn eine Seite nicht erreichbar ist, bin ich um meine Informationsmöglichkeit einfach beraubt. Ja, das ist mein Problem. Du kannst ja den Google Cache nutzen. Selbst wenn eine Seite gedidost wird, der Google Cache funktioniert ja immer. Der cached ja mit. Ja, aber du kannst doch nicht von mir als Verbraucher erwarten, dass ich den Google Cache bemühe. Ja, ich weiß, aber die Journalisten, die meckern ja auch nicht, wenn gedidost wird. Also das wollte ich damit sagen. Ja, weil die schlecht recherchieren wahrscheinlich, weil die überhaupt gar nicht auf irgendwelchen Seiten rumsurfen, die meisten Journalisten. Ja, die schreiben einfach ab. Ja, Journalisten sind so gesehen auch nur ein Kollektiv. Der eine macht gute Arbeit und der andere macht schlechte Arbeit. Ja, ich habe ja nicht dich gemeint, Annika. Ich habe nicht dich gemeint. Ich meine jetzt so einen klassischen Journalist von den klassischen Medien, der macht sich nicht die Mühe und durchforstet das Internet und hat dann das Problem, dass er dann doof von einer gedidosten Seite steht. Der ruft dann ein halbes Jahr, nachdem eine Story aktuell ist, bei Gulli an und stellt komische Fragen über Daniel Domscheit-Berg. Den Fall hatten wir auch schon. Aber gut, das ist jetzt auch wieder off-topic. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Das wäre jetzt das. Also wir hatten da schon irre Dinge von den Mainstream-Medien, die dann irgendwelches Zeug verpennt hatten und dann aber irgendwie nicht genau wussten, ob sie Gulli jetzt irgendwie als Komplizen oder als Berichterstatter einstufen sollen. Das ist ganz irre. Aber gut, da sollten wir vielleicht ein andermal drüber reden. Ja, ich wollte nochmal auf den Kim Schmitz zurückkommen. Und zwar die Leute, die nicht wissen, wer Kim Schmitz ist, der hatte verschiedene Aliase. Auch bekannt unter Kimble, das war damals in den Medien. Er hat zum Beispiel solche Poker-Party-Plattformen programmiert oder programmieren lassen, die halt so programmiert waren, dass man dort nicht gewinnen konnte. Also der Kim Schmitz ist jemand, der hat halt Leute abgezockt, der hat Firmen übers Ohr gehauen. Also er hat sein Geld auf Kosten anderer verdient. Also und ich würde einfach behaupten, diese Operation Mega Upload, die wird nicht wegen der Verhaftung von Kim Schmitz gemacht, weil Kim Schmitz ist ein absolutes Kapitalistenschwein. Ich denke mal, da sind wir uns auch einig, oder? Der ist ein Betrüger und ein Arschloch. Ja, und er wollte immer mehr Geld und er... Ich kann es jetzt nicht so beurteilen, aber die paar Sachen, die ich über ihn weiß, klingen nicht sonderlich sympathisch. Ja, aber er hat halt Geld auf Kosten anderer Leute verdient. Das Geld, was er gescheffelt hat, und das war ein ziemlich hoher Kontobetrag, der wurde vor ein paar Tagen auch irgendwo gepostet, weil die bei der Verhaftung haben die ja nicht nur seinen Fuhrpark mit den 1000 Autos beschlagnahmt, sondern auch seine Konten eingefroren, wo dann irgendeine Summe mit ganz vielen Nullen gepostet worden ist. Ich weiß jetzt aber den Betrag nicht mehr. Das Geld, das ist halt von den abgezockten, also zum größten Teil von den abgezockten Leuten hat er sich das gescheffelt. Und diese Operation Mega Upload, die wird nicht gemacht, weil der Kim Schmitz verhaftet worden ist. Da geht es wirklich nur um die Zensur durch Mega Upload. Ich würde einfach mal behaupten, auch wenn es jetzt dumm ist, selbst wenn Kim Jong hinter Mega Upload gestanden hätte, hätte man trotzdem diese Operation Mega Upload gemacht, weil es wurde halt zensiert und gegen diese Zensur wird jetzt halt vorgegangen. Was ich auch nochmal so ganz kurz erwähnen muss, wo wir hier gerade über DDoS gesprochen haben, Twitter ist down. Bei mir über TweetDeck funktioniert jetzt nur die Avatare von den Leuten laden ein bisschen langsam. Ich denke mal, dass Akamai da wieder irgendwie ein bisschen rumfuchtelt, weil so schnell geht Akamai nicht down. Das ist meistens nur, wenn die Wartungsarbeiten machen. Okay, da bin ich aber ruhig. ich dachte schon, das liegt hier irgendwie an mir oder so. Ja, wobei, was man auch sagen muss, ich meine, Kindle ist, wie ich ihn ja gerade schon beleidigt habe, Kindle ist auf jeden Fall wirklich ein richtiges Arschloch. Das ist alles gar keine Frage. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wie man, das werde ich auch nie verstehen, glaube ich, der ist unverschämt, unfair, hat miese Nummern abgezogen, ist ein Verbrecher, hat verbrecherische Taten begangen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man dann über sein Gewicht oder sein Aussehen urteilen kann. Und das nervt mich richtig. Also mich nervt es massiv, wenn ich in meiner Timeline, vielleicht soll ich da mal meine Timeline überprüfen oder so, wenn ich in meiner Timeline reingetweetet bekomme, endlich ist der Fette weg oder so. Da stimme ich dir zu, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Ich habe auch andauernd Leuten gesagt, okay, ich kann wirklich verstehen, wenn ihr die Politik von Wolfgang Schäuble scheiße findet, finde ich auch. Aber warum zur Hölle müsst ihr Witze über dessen Rollstuhl machen? Ja, ich kann genauso verstehen, wenn ihr die Politik von Angela Merkel scheiße findet, aber warum müsst ihr Witze über deren Aussehen machen? Ja, ich finde das, was Barack Obama macht mit WikiLeaks und so, auch alles andere als in Ordnung. Aber was zur Hölle hat es damit zu tun, dass er schwarz ist? Ja, absolut. Ja gut, ich meine, wir haben uns jetzt auch über Gutenbergs Frisur und Gel-Verhalten lustig gemacht, aber das ist ja nicht so schlimm, als wenn jetzt jemand schreiben würde, der Fette ist weg. Ich meine, ich gebe zu, ich habe auch mal mich über irgendwelche Leute auf Twitter lustig gemacht, aber das war nicht so ernst gemeint, wie es vielleicht andere meinen, weil selbst wenn du eine stinkende Wut auf jemanden hast oder vielleicht sogar von den Kim Schmitz irgendein Abzockopfer warst, dann bringt ja nichts, wenn man da dann reinschreibt, ja, die fette Sau ist weg oder guck dir den Dicken an. Ich meine, er hat eine gewisse Körperfülle, aber nur wie jemand aussieht, kann man nicht über den Menschen urteilen, egal ob er schwarz, weiß, gelb, rot, dick oder dünn ist. Mensch ist Mensch. Ja. Absolut. So. Ja. Ja. Moa. Ich würde einfach sagen, wir haben 1 Stunde und 20 Minuten auf der Leitung. Ja, vielleicht klinken wir uns ganz sanft aus. Nächste Woche, ich muss mal gerade kurz in meinen Kalender gucken. Ich meine, es ist nächste Woche. Eine Sekunde. Bonanza. Nächste Woche ist der 29. Gut, nee, da bin ich doch da. Ich bin nur am 5. Ja, das ist der Sonntag da drauf, also in 14 Tagen. Da bin ich nicht da. Da könnte man sich jetzt überlegen, oder ihr überlegt, oder wir überlegen, oder whatever. Auf jeden Fall bin ich nicht da. Ich wollte das diesmal nur vorher ankündigen. Ich meine, ich kann es ja auch allein wieder mit Annika schaukeln, dann holen wir wieder irgendeinen dritten Gast dabei. Ich denke mal, da soll es ja mittlerweile genug geben, die mitreden möchten, wie zum Beispiel zuletzt der Tante. Stefan. Ja, oder Tante. Ja, bloß die Tante hat ja gesagt, man muss ihn halt mindestens, ja, ich würde mal sagen, so wie ich es verstanden, eine Woche vorher Bescheid sagen, weil der irgendwie da irgendwie eine krasse Terminplanung hat. Ach, der ist Post-Privacy, der hat immer Zeit. Ja, genau, sag zumindest mal. Zumindest weißt du immer, wann er Zeit hat. Ja. Lass uns das mal posten. Ja, hör mal, Tante, du bist doch Post-Privacy. Post uns doch einfach mal deinen Terminkalender, dann können wir dich nämlich einplanen. Ja, der hat den bestimmt bei Google geshared oder so. Ich guck gleich mal, ob der den bei Google da irgendwo... Ja. Auf einer öffentlichen Cloud. Ja, genau. In Exchange öffentlich. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Ich wollte noch kurz was sagen. Und zwar hat hier ein Patros im Chat geschrieben mit FBI und was sie mit den Kundendaten machen, weil die den Server ja beschlagnahmt haben. Gut, das kann man natürlich nicht wissen, was sie damit machen. Selbst wenn die Kundendaten auswerten würden, über 150 Millionen Leute waren dort angemeldet, das wäre für das FBI so viel Arbeit, die würden das nicht machen. Nee, an Leuten, die irgendwas runtergeladen haben, haben die bestimmt kein Interesse. Wenn dann nur an dicken Fischen, die da regelmäßig, was weiß ich, wie viel Gigabyte hochgeladen haben, das könnte für die interessant werden. Ja, die werden nach Namensgleichheit suchen, ne? Die werden erstmal gucken, wie hoch ist die Namensgleichheit von denen, die hochgeladen haben. Und wenn da einer irgendwie 1 Million Einträge hat, dann werden die sich schon angucken, wer das dann ist, ne? Ja, deswegen hat der Riot Burnt auch so angefangen zu schwitzen. Nein, Scherz. Ja, das war ein echtes Problem für mich, weil ich habe ja mehrere Petabyte hochgeladen, ja. Meine ganze Sammlung ist ja mittlerweile jetzt weg. Ja, deswegen hast du ja auch schon den Kosenamen Peter Byte mittlerweile weg. Ja, gut. Nee, also da sollte man sich wenn man mal zwischendurch was runtergeladen hat, da braucht man sich keine Sorgen machen. Genauso wie bei der Sache, was die GVU da momentan veranstaltet. Die GVU, die spreadet ja momentan Informationen rum. Ja, Leute, die bei Kino.to oder KinoX.to sich irgendwelche Filme streamen lassen, die machen sich strafbar und die werden strafverfolgt. Das ist alles Bullshit. Da gibt's auch auf Gulli, ich glaube, heute wurde der Artikel veröffentlicht, da gab's dann halt so ein paar Vergleiche und da wurde auch mit dem Anwalt geredet, der dazu was gesagt hat. Echt? Ja. Oh, okay. So, jetzt ist hier... So, ich muss sagen, ich weiß da gar nichts von, weil ich irgendwie jetzt mein freies Wochenende bloß für den Podcast unterbrochen habe, also... Alles nur für die Podcasts hier. Alles nur für die Podcasts hier. Ja, wir brauchen übrigens morgen für, falls da irgendjemand, das würde mich sehr freuen, falls mir jemand das Geräusch von 2 Kokosnüssen, die zusammengeschlagen werden... besorgen kann. Ja, warte, da muss ich mir eben die Hose aufmachen. Also ich habe auf die Schnelle jetzt keine Kokosnuss. Oh. Ja, warte, ich mach mir eben die Hose auf. Nein. Also ich habe keine Kokosnüsse hier, nee. Ja, aber ich brauche trotzdem... Bitte? Es täte auch weh, wenn jemand Kokosnüsse hätte, oder? Aber sie sind groß und haarig. Egal. Unschwer und hart. Könnte ich ganz kurz über mein Problem vielleicht nochmal sprechen, bevor wir rausgehen? Nein, ich glaube nicht, das klingt irgendwie ansteckend. Ich brauche dringend das Geräusch von zwei Kokosnüssen, die, ein echtes Kokosnussproblem, ja. Das Geräusch von Kokosnüssen, die zusammengeschlagen werden. Also dieses, ja, dieses Geräusch brauche ich. Falls es irgendjemand irgendwo hat oder wüsste, Alter, ich schneide mir das aus Ritter der Kokosnuss einfach gleich raus. Ja. Gibt's auf YouTube? Dann gucke ich gleich bei YouTube. Urheberrechtsverletzung, deine Seite wird deswegen zensiert. Stimmt. How to make sounds with coconuts. Richtig. Alter, perfekt. Ich hab's. Ja, dann nimmst du dir einfach den Gutenberg und den Wulf und schlägst dir beiden Köpfe zusammen. Hast du auch einen hohlen Sound. Das könnte durchaus sein, ja. Ja. Ja, ihr werdet morgen wissen, wofür ich das brauche. Schaltet morgen ein. Morgen gibt's Meh um 22 Uhr auf mpmp.org. Mit dem Ritter der Kokosnuss. Ich erzähle überhaupt keine Witze morgen bei Meh, sondern, und ich erzähle auch jetzt keinen Witz. Der Daniel möchte gerne eine Sendung machen, wo er mich vom Chat aus steuert. Das klingt wild, aber nur mit Kamera. Ja, also so. Wie ihr gerade hört, wird interessant, schaltet morgen bei May ein. Ja, erlebt dann, wie ich hier mit Aluhut vielleicht strippe, vielleicht aber auch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen wieder der Reihe nach an, uns zu verabschieden. Annika? Ja, ich möchte mich von allen verabschieden und ich möchte mich natürlich auch wieder mal bei allen Zuhörern bedanken. Hat mal wieder Spaß gemacht und man hört sich dann, denke ich, nächste Woche. Ja, ich bedanke mich wie immer bei allen Zuhörern, bei allen Leuten, die im Chat waren und ich bedanke mich bei euch beiden wieder für die nette Podcast-Datensuppe-Runde. Die Suppe hat heute wieder sehr gut geschmeckt. Ja, auch ich wie immer hier an die Schattenredaktion, an die, die dieses wunderschöne, wunderschöne Pad hier füllen mit den Shownotes. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei... Tja, wenn mir der Name jetzt nicht entfallen wäre, dann könnte ich mich auch namentlich bedanken. An den, der die ganzen Datensuppenfolgen gerade nachhört und in diesem Pad die Shownotes neu reinschreibt. Ja, und das dazu können wir ja auch nächste Woche mal ein Thema zur modernen Sklaverei machen. Genau, die einen müssen Gold für Online-Games farmen und die anderen tippen uns. Ja, der macht das ja freiwillig. Und ich wollte noch sagen, dass ich den High-Five-Lol liebe, genauso wie das Rigoros. Ja, eure homoerotische Beziehung zueinander klären wir dann vielleicht am Mittwoch bei Potsprech. Ist Mittwoch, oder? Ja, richtig. Da bei Mittwoch bei Potsprech, da gibt es dann das typische Sandwich. Ich hoffe nicht, dass ich zwischen das Rigoros und High-Five-Lol liegen muss, sondern wir würden einfach mal den High-Five-Lol nehmen. Der ist ja noch jung, der kann mal zwischen mir und das Rigoros liegen. Nein, also Mittwoch bei Potsprech, 19.30 Uhr geht es dann um Part 2 zum Thema Frauen, Männer, Klischees mit Lina Madita von Fressefreiheit. Yay, Fressefreiheit. So, schönen Abend noch zusammen und ich